Wieder blickte ich auf und sah, da zeigte sich eine fliegende Schriftrolle. Und als er mich fragte, was siehst du? Sagte ich sehe eine fliegende Schriftrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Da sprach er zu mir, das ist der Fluch, der über das ganze Land ausgeht, denn jeder, der stiehlt, wird Kraft desselben von hier weggefickt, und jeder, der falsch schwört, wird Kraft desselben von hier weggefickt. Ich habe ihn ausgehen lassen, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, damit er in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört, einkehre, sich im Innern seines Hauses festsetze und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen zugrunde richte. Hierauf trat der Engel, der mit mir redete, hervor und sprach zu mir, blicke doch auf und schaue, was da zum Vorschein kommt. Ich sprach, was ist es? Da sagte er, dies ist das Epha, welches ausgeht. Da sagte er, dies ist ihre Verschuldung im ganzen Lande. Da mit einem Male hob sich eine runde Bleiplatte, und ein Weib war da zu sehen, das im Ephamaß drinnen saß. Da sagte er, das ist die Bosheit. Warf sie in das Epha hinein und warf die Bleiplatte auf seine Öffnung. Als ich sodann aufblickte, sah ich plötzlich zwei Weiber zum Vorschein kommen, und der Wind blies in ihre Flügel, sie hatten nämlich Flügel wie Storchenflügel, und sie hoben das Epha empor zwischen Erde und Himmel. Da fragte ich den Engel, der mit mir redete, wohin bringen sie das Epha? Er antwortete mir, um ihm Wohnung zu bereiten im Lande Sinjar, und ist sie hergerichtet, so setzen sie es dort an seiner Stelle nieder.